Personen wie Wojciech, also die Verelendeten, dienten als abschreckendes Beispiel für den Rest der Arbeiterschaft. Durch Watts Dampfmaschine, die mit dem starken Bevölkerungswachstum zusammenfiel, verlor die Arbeit Andreas Malm zufolge den Charakter eines gemeinsamen Projekts, mit dem die Menschen einander ernährten und beschäftigten. Stattdessen entstand der Konkurrenzkampf zwischen denen, die Arbeit hatten, und denen, die Arbeit brauchten. Und als Schiedsrichter fungierten diejenigen, die an der Arbeit der anderen verdienten. Gleichzeitig wurde der Begriff der Arbeit gerade von Sozialdemokraten sakralisiert. Josef Dietzgen, ein Theoretiker der deutschen Arbeiterbewegung, nannte Arbeit den Heiland der neueren Zeit. Thomas Carlyle, ein schottischer Essayist, schrieb in den 1840er Jahren, die vom Elend der Fabrikarbeiter geprägt waren, ebenfalls von der Heiligkeit der Arbeit. Und aus dem Jahr 1919 ist das Zitat eines amerikanischen Gouverneurs überliefert, der sagte: Wer eine Fabrik baut, baut einen Tempel. Wer dort arbeitet, betet dort. Je stupider die Arbeit also wurde und je mehr sie einem abwesenden Kapitalisten diente, desto stärker wurde sie mit Bedeutung aufgeladen.